durch die Stadt. Welche dunkel und kalt ist, ich fühl mich so matt und erinnere mich noch gut dran, wie es früher war. Zusammen mit den Freunden, die waren für mich da. Wo sind sie geblieben? Was ist nur geschehen? Es gibt nur noch wenige, die zu mir stehen. Sie haben so oft mit mir zusammengesessen, diese schöne Zeit, habt ihr sie vergessen? Ganz sicher.